So viel Milch habe ich ja noch nie auf einem Haufen gesehen. Oh ja, ja, natürlich. Ruhe bitte, bitte. Allmähliche Zerkrümelung bei Radio Plau. Bitte. Interesting place this. Wunderschönen guten Nachmittag in der Sendung Allmählich zur Krümelung hier im Programm von Radio Plau. An diesem wunderbaren Nachmittag werden wir uns mit dem Künstler Tim Whiting unter anderem beschäftigen. Der ist Jahrgang 1951, verbrachte Teile seiner Kindheit in Simbabwe. Ab 1959 ist er dann in London aufgewachsen, hat da dann später Elektrotechnik und Systemsteuerung am Queen Mary College studiert und anschließend Bildhauerei, also die Künste sozusagen, dann an der St. Martin's School of Art und am High Wycombe Art College. Jims künstlerische Arbeiten, die erste große Installation, fanden dann so in den späten 70er Jahren statt. Vorher hat er auch schon rumgebastelt. 1979 zum Beispiel in der Hayward Gallery in London. Da hat er so eine Art Business-Machine auf einem Friedhof oder am Rande eines Friedhofs installiert, eine Mischung aus Geisterbahn und Flying Circus. Dann später hat er so himmlische Flugkörper, Heavenly Bodies, auf dem Dach des Royal National Theatre installiert. Das war im Jahr 1981 und war dann direkt an der Themse. Also dieses Theater befindet sich da ziemlich nah an der Themse und zwar so auf dem Dach davon dann. Dann richtig bekannt wurde er auch durch das Video zu Herbie Hancocks Musikvideo Rocket. Da sind so Roboter im Reihenhaus zu sehen. Die kamen auch aus Jims Werkstatt und auch am Frankenstein aus dem Film The Pride von 1985 hat er mit rumgeschraubt. Da war er künstlerischer Laboratoriumsmitarbeiter. Taucht auch kurz auf. Von 1988 bis 1992 ist er dann auch mit seinen Installationen auf eine Tour gegangen mit der Ausstellung Unnatural Bodies. Hat unter anderem in Köln, Zürich, Berlin, Basel, in Glasgow, in Linz, auf der Ars Electronica zum Beispiel und anderswo ausgestellt. Hier in Leipzig wurde er dann durch das Bimbo Town auf dem Spinnereigelände bekannt. Ursprünglich wurde das aber schon 1993 in Basel gegründet und hat auch eine ganz interessante Vorgeschichte. Ist dann eben 1995 nach Leipzig gezogen, wo es dann erstmal auf der Accra ansässig war, wo ich es auch zum ersten Mal gesehen habe. Das war eigentlich ganz schön, da haben Sando damals gespielt, es war ein Sommertag, erinnere ich mich, und es war diese riesige Halle auf der Accra. Wir hören jetzt auch noch mehr Erinnerungen im Laufe dieser Sendung, ich habe mich aber auch mit Jim und Pip unterhalten, denn es gibt auch Pläne, das künstlerische Langzeitprojekt wieder an einem neuen Ort zum Leben zu erwecken, und erstmal hören wir vielleicht eine ganz subjektive Erinnerung an das Bimbo Town aus dem Jahre 2012. Hier steht jetzt alles Mögliche rum mit kleinen Bühnen, Tischen und Ecken. Ein bisschen sieht es ja aus wie auf dem Rummel. Wir haben draußen schon gehört, dass es auch als Geisterbahn bezeichnet wird. Hier wackelt eine Lampe rum. Das sieht schon ein bisschen gespenstisch aus. Die schwebt scheinbar im Raum. Aber drunter ist eine Maschine angebracht, die sie bewegt. Und dann fliegen hier Jacken und Mäntel durch die Gegend, die an Stahlseilen über uns durch den Raum transportiert wurden und werden. Und man muss aufpassen, dass man nicht erschlagen wird. Ja, das Ganze ist auch mit Geräuschen verbunden. Es ist ein bisschen dunkel gehalten, aber eben nicht so dunkel wie in einer Geisterbahn. Dann gibt es hier viele Sitzplätze. Hier stehen alte Sofas und Sessel und Tische, aber bunt zusammengewürfelt. Sieht im Großen und Ganzen ganz gemütlich aus. Das sind ja Scheinwerfer an der Decke, halbe Kronleuchter, Bilder. Es gibt hier sogar eine Bar, vor der stehe ich gerade. Aber die hat noch nicht geöffnet. Es liegen auch Teppiche rum. Über einen bin ich gerade gestolpert. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Aber wenn man Glück hat, landet man dann auf einem Sofa. Es wurden die nächsten von der Couch runtergeschmissen. Die Couch wackelt mit ihren Armen hin und her, als wenn sich auf ihrem Bauch platzt und lacht sich eins. Also hier ist wieder eine Bühne. Ich bin ja mal gespannt heute, wie das hier alles ablaufen soll. Meine Kinder sind auch mit. Die haben ihren Spaß mit den vorbeiziehenden Jacken und Mänteln und laufen dort hinterher. Die wurden auch so aufgehängt, dass sie, auch wenn man hier zum Beispiel in dieser Bar sitzt und davon zwangsläufig irgendwann gestreift wird, weil sie direkt über die Stühle geführt werden. Und hier ist zum Beispiel eine Figur in einem Glaskasten, eine Frau. Die ist nackig und wird aber auch bewegt. Ich weiß nicht, ob das Tanzen sein soll. Interesting place this. I like it here. I think I'll stay and see what happens. Ja, das war eine kleine Erinnerung, die wir in den Radioarchiven hervorgekramt haben. Jetzt hören wir aber auch persönliche Erinnerungen von Jim und Pip, die beide mit dabei waren. Und Jim natürlich schon seit der Anfangszeit, denn er ist der Künstler Jim Whiting. Wir hören mal rein ins Gespräch. Ja, ich freue mich sehr. Jetzt habe ich Gäste hier im Studio, nämlich Jim Whiting, Künstler und Erbauer von fantastischen Alltagsgegenständen mit mechanisch-roboterähnlichen Wesenszügen und außerdem Pip, Performance-Künstlerin, und in weiteren Funktionen unterwegs und soll natürlich auch um das künstlerische Langzeitprojekt Bimbo Town gehen, das so um 2016 auf dem Spinnereigelände in Leipzig erstmal so zum Erliegen gekommen ist, aber vorher da ja dauerhaft mehr oder weniger regelmäßig ein sehr schönes künstlerisches Projekt war, was dort angesiedelt war. Erstmal möchte ich vielleicht noch in die Vergangenheit etwas zurücktauchen. Jim, wann hat das bei dir angefangen, dieses Verlangen, Dinge auseinanderzuschrauben und wieder zusammenzufügen? Also war das schon als Kind bei dir so, dass du dich dafür interessiert hast, wie Dinge funktionieren? Ja, ich habe ganz jung angefangen, so mit 4, 5 Jahren alt. Und ich weiß noch, ich war damals in Afrika. Meine Familie ist nach Afrika eingezogen, von meinem dritten Jahr bis 8. Und da habe ich in meiner ersten Klasse, da war ich 5, schon was in die Schule eingebracht. Das waren Flugzeuge aus Zahnpasten, Schachtel gebaut mit Drahträder, die sich aufziehen, also hochziehen konnten mit einem Hebel. Und ich habe ganz viel gebaut und gezeichnet. Und ich habe nur meinen Eltern das gar nicht gezeigt. Das war ganz privat. Ich war immer dran. Und das ging weiter, wo ich dann in Internat war. Dann habe ich mir zweimal ein riesiges Atelier gebaut. Und einfach große Tische, große Ecken genommen. Und die ganze von den anderen Schülern, die mehr mit der Air-Gitarre auf Billet-Cue beschäftigt waren, habe ich ihren alle Baukasten abgekauft für einen Pfennischer. Und so fängt das an. So ein Wahn, ja. Hast du dich auch früh schon für Geisterbahnen und so Jahrmärkte, Vergnügungsparks interessiert? Weil ein bisschen muss man bei den Sachen auch immer an so Kettenkarussells denken und sowas. Es ist genau das. Ich hab Dinge gebaut, um die Mystik versuchen auszubringen, so wie man mit der Kamera machen würde. Habe ich statt Fotos machen, habe ich die zum Beispiel Flugzeuge vom ersten Mal, wo ich Flugplatz war, zu Schiffe, Jahrmarkt, habe ich alles versucht zu Hause zu bauen. Weil ich habe versucht, diese wahnsinnige Atmosphäre zu herausbringen oder ausfinden, wie ich das weitermachen kann. Und das war eigentlich so die Motivation. Dann hast du ja auch studiert in London, also du hast an dem Queen Mary College Elektrotechnik studiert und an zwei oder an verschiedenen Kunsthochschulen, hast aber vermutlich auch an anderen Orten noch gelernt weiter, also weil man lernt ja nicht nur an den Hochschulen dann was man machen möchte, sondern auch so einfach weiter, wie man eben so, vielleicht hat es dann auch zu dieser Verbindung von elektronisch gesteuerter Bewegung und seltsamen Figuren-Ensembles geführt, so ein bisschen diese Verbindung aus Elektrotechnik und diesen Kunsthochschulen. Hattest du viele Gleichgesinnte in dieser Zeit? Also wie waren die Entstehungsbedingungen für diese Art von Roboterkunst im nördlichen London zu der Zeit? Das war auch so die späten 70er Jahre, so die Phase, wo Punk entstanden ist. Was waren das für Entstehungsbedingungen? Hattest du da viele Freunde, die auch so geschraubt haben und sowas machen wollten? Eigentlich nicht. Ne? Ich habe angefangen, habe ich wirklich im Internat mit Elektronik und elektromagnetisches Zeug und Motoren. Da habe ich in der Stadt Norwich rumgelaufen und ich kannte alle Secondhand-Laden und Schrottplätze. Ich habe schon dann angefangen und dann mit den ersten Transistoren, so in der frühen 60, der OC71 und OC70, das waren die ersten, habe ich, da war einer mit mir da im Internat, der hat schon eine Senderlizenz gehabt mit 11 Jahren alt und konnte schon senden, professionell. Und der hat mir ein bisschen gezeigt und das war so der Anfang mit Transistoren. Und dann, ja, da war man, dann bin ich von der Schule, man hat damals nicht so viel Auswahl gehabt. Entweder hätte man Pure Sciences gemacht oder Engineering oder den Geschichte oder sowas. Und da bin ich noch so in das Engineering eingegangen und gedacht habe ich, super, da kann ich bauen, ohne Ende. Das war aber gar nicht so. Das war sehr, sehr akademisch und ganz viel Mathematik, wo ich gar nicht konnte. Und hat mir eigentlich gar nichts geholfen. Ja gut, ein bisschen so der Überblick, so mit Kalkulationen vielleicht, so mit Stärke, aber das hätte ich auch sowieso lernen können. Also mir hat das wenig gebracht, für was ich wollte, weil das war wirklich mehr theoretisch. Und dann habe ich gedacht, jetzt hat einer gesagt, geh doch einmal in die Kunstschule, aber da ja, da war ich schon, glaube ich, 21 oder so, ja, soll ich doch noch. Ich bin ein Jahr gegangen da, in so einen Grundkurs, und das war super, weil da machen wir einfach mal alles. Textile, Malen, alles. Und alles hat mir sehr, sehr gefallen, auch die Kunstgeschichte. Und dann habe ich mir gedacht, also ich mache jetzt wirklich nur, was ich will im Leben. Und nicht zwangsmäßig das, was ich wie den Tod, für mich den Tod aussah. Also eine Arbeit, wo ich mich gar nicht daran interessiere. Und ja, und dann habe ich von einem Kollegen einen Job bekommen, eine Architektschule, im Keller da Studenten zu helfen. Das heißt die AA, Architecture Association. Und da habe ich von dem, wo das aufgegeben hat, hat er mir gezeigt, wie man mit Gas schweißt. Und dann habe ich schon ein bisschen gemacht, aber das war so der Anfang. Und dann habe ich sofort eigentlich ausstellen können, weil ich habe dann wirklich Roboten gebaut, aus alten Schallfensterpuppen und so, und immer Gelegenheiten gefunden, das auszustellen. Haben damals Computer schon eine Rolle gespielt? Also die waren ja auch noch nicht so verbreitet, jetzt Basic oder was auch immer, in der Zeit 70er Jahre. Also zuerst mal mit dem Computer dran, für mich war das in den 82, mit dem ZX 80 und 81. Und da, das war ein Basic, wo man ganz einfach lernen konnte. Und das war so, da habe ich so Hosen gebaut, drei Hosen, mit so Röhre, die ich gefunden habe. Und einen ganzen Last habe ich abgekauft, gerade vor dem Schrottplatz einfahren konnte, habe ich dem ein Angebot gegeben, 20 Pfund. Und ich sage, ja okay, dann hat er die ganze Röhre in meinem Flur eingeladen, das war fast Kopfhöhe, Brusthöhe, jetzt konnte niemand ein oder aus. Und dann hat ein besuchenden Freund von meiner Tante, der müsste ich also Apartments finden, jede Woche getroffen, und der hat mir gesagt, you cannot make art from these pipes. You have to have a concept. Und dann habe ich mir gedacht, ich zeige dem Mensch, ich mache genau das da, was ich nicht darf. Und dann habe ich aus diesen Röhre sofort ausgeträumt in der Nacht, ja, ich kann das so und so schneiden, habe ich Beine, habe ich drei tanzende Hosen gebaut. Und die waren so gut, so absolut überraschend. Die haben mit Musik getanzt. Ja. Ich habe so einen Computer gebaut aus Quecksilberschalter und Relays und Zeugs, Telefonschalter. Habe ich sofort die BBC angerufen. Hallo, you've got to come and film this. You have to come and film this. I've just built something fantastic. Und dann mit weniger Klärung gesagt, ja, okay, we're coming. Yes. Dann kamen die rüber und dann haben sie das nachher gefilmt in meinem Haus. Und dann war so das den Anfang, das hat dann auch nicht später dann die Gottlieb Krieg mich angerufen, ob ich dann das Video für Herbie Hancock machen würde. Thank you. Ja, das war, wollte ich schon auch fragen, das war auch ganz faszinierend. Als Kind hatte ich das auf Kassette, Rocket von Herbie Hancock. Ich war ganz fasziniert davon, auch wie ist das zustande gekommen dann, du hast das jetzt schon so ein bisschen erzählt. Also, ja, du hast es eigentlich schon erzählt. Also es war denn so, denn während der Demonstration zu dieser Regisseurin in meinem Haus hat diesen Computer, was ich gebaut habe, was alles mit so Telefon, ein letzter Kabel, ist plötzlich in Flammen gegangen, weil es hat sich in kurzen aufgebaut und dann viel Strom drin, alles geschmolzen, das hat angefangen zu brennen. Und dann hat sie gesagt, ey, du musst das denn, du musst damit was machen. Das muss laufen. Und dann habe ich gesagt, jawohl. Und wo sie gegangen ist, habe ich den Sinclair-Firma angerufen. Die haben die Kindercomputers in England gerade angefangen zu bauen. Und zwar, der ZX80, das war so, klein wie ein Notizbuch. Mit so einer Plastik-Tastatur, die man eindrücken müsste. Und dann habe ich den angerufen. Wir haben sofort eins per Motorbike-Dispatch geschickt. Und dann habe ich es sofort gelernt, wie man das macht. Ports gekauft mit Relays und angeschlossen, dann lief alles mit dem Computer. Und so ging das weiter von dem Moment. Und wie gesagt, das mit dem BBC, das war die einzige und die erste und einzige Werbung, was ich je im Leben gemacht habe. Ich müsste nie mehr werben. Ja, du hast doch vorher schon faszinierende Dinge zusammengebaut, zum Beispiel so engelsgleiche Figuren, die über dem Royal National Theatre so geflogen sind. Ja. Wie hast du das zusammengebaut? Da habe ich auch so ein altes Video gesehen. Also es sieht auch ein bisschen unsicher aus, da durch die Luft fliegen die. So. Also da, ich habe vorher eine Show gehabt in der Hayward Gallery, also mit anderen zusammen, mit einer Gruppe, mit so Businessmännern, die ich gebaut habe, der Business Machine. Und das war alles mit Motoren und Kupplungen, magnetische Kupplungen, auch Computer und so. Und ich war da drinnen, ich war einer von denen, die haben so alles rumgeflogen. Und dann haben die das Theater das gesehen und mich angefragt. Und ich sagte, ja, klar. Und das dafür müsste ich, haben sie gesagt, die volle Windkalkulationen machen. Habe ich noch nie gemacht, weil das ganz oben war, an der Themse, das ist ja wie ein Windschlucht. Und da habe ich auch die ganze Statistik über alle Windgeschwindigkeiten bekommen für die letzten 40 Jahre oder sowas. Und dann ging ich in die Imperial College und da hat einer mir da so ein bisschen gezeigt, wie vorwärts ein Buch gegeben, eigentlich nicht mehr. Und da waren alle diese Gleichnisse drin für verschiedene Formen. Dann habe ich die Formen so als Figuren zusammengestellt. Gut, ich meine, das ist nicht ganz akkurat, aber so habe ich denen mal eine Ahnung bekommen, wie viel Last so eine Figur hat bei starken Winden, was dort auch gibt da oben. Und tatsächlich dann sollte die Show im Oktober beenden. Nun, ich glaube, es waren 81, wollen die das noch einen Monat behalten oben. Und dann habe ich so ein bisschen die gewarnt und gesagt, ey, aber dann stimmen die Nummern nicht mehr, dann ist der Last natürlich viel mehr. Da sehen Sie da auf dem Windstatistik, oh, das ist okay. Aber tatsächlich hat sich dann fettes Baugerüst gebogen da oben. Aber nichts ist passiert. Einmal ist der Oberkörper, einer Oberkörper, der da sowieso runter müsste, ist er runtergeflogen, abgehängt und bump, auf das Dach gelandet und das mitten in ein Galileo-Stück, hat einer gesagt. Und war denn Tose vielleicht mit mir was zu tun, aber nichts mehr, hat er gesagt. Tot im, vor dem Theater. Tose, ja, die sei Tose, Oberkörper. Mein erstes Zirkuszelt ist weggeflogen. Das hatten wir auch nicht richtig berechnet. Also es kann passieren. Wind, das himmlische Kind. Vorsicht am Bau. Genau. Okay, ja, hast du dann langsam auch so ein Lager dir angelegt? Also ich habe eine spätere Dokumentation gesehen, wo du in der Archway Road irgendwie residiert hast und dann hast du irgendeine Art Warehouse, so ein Lagergebäude. Also hast du ja wahrscheinlich auch immer mehr Zeug von den Schrottplätzen dann angesammelt oder wie war das zu der Zeit in London? Also es waren zwei Filme. Ich glaube, habe ich dann mit Bäumen gearbeitet in dem Lager? Kann das sein? Ja, genau. Du hast einerseits mit den Figuren noch und ja, mit Bäumen auch dann. Genau. Ja, das habe ich gemietet. Das war in King's Cross. Das ist natürlich jetzt alles total anders dort. Und für einen Huni die Woche. Das war viel damals. Und da habe ich mit Bäumen eine Show gebaut, die sich wie einen künstlichen Wind bewegt haben. So ein, das sagt man, Avenue of Trees. Und Figuren sind da gelaufen. Vier Männer zusammengeverbunden, dass es geht. Mit einem, wo die Schläuche gehalten hat, die Presslufschläuche, zu einer Frau durch diesen Wald. Alles mit alles in der Galerie drinnen. Und dafür waren die Bäume da. Da habe ich so Muskeln eingebaut, dass die da schwenken konnten, so wie ein Wind, eins nach dem anderen. Und das war da in dem Atelier. Später habe ich eins gemietet, das war aber nicht im Film, glaube ich. Jahre warst du dann auch schon mehr unterwegs, du warst so auf Tour auch in Deutschland, da hast das Zeug auch rumgefahren. Ja. Aber war das dann nicht auch logistisch sehr schwierig? Du warst in Köln, in ganz vielen Städten, in Basel, in anderen Städten. War das nicht logistisch auch ziemlich schwierig, das Zeug dann irgendwo hin zu transportieren immer? Wie ging das dann damals? Also ich war in Berlin, glaube dreimal in den 70er. Einmal mit einer Kunstschule, eine Theaterschule in London, Central School of Art. Da wollte einer, dass ich die Studenten Hilfe mit so einem berühmtes surrealistisches Buch von Roussel, Raymond Roussel. Und da habe ich denen gezeigt, wie man Erfindungen baut. Da haben wir die gebaut. Das ging so gut, da haben wir das nach Berlin gefahren, zur Hochschule der Kunst für eine Woche. Und dann zweimal mit meiner Shows und dann wieder mal in den 80er, wo ich dann wegen dem Herbie Hancock-Video eigentlich also eine Tour gemacht habe, erstmal mit dem anderen Heller, das Luna Luna in Hamburg, im 87, oder ja, 87, und dann direkt nachher nach Basel, 88, mit dem Galerist Littmann, was sich interessiert hat an meiner Arbeit, und der hat dann so eine Tournee geplant, Basel, Zürich, Köln und Berlin erstmal und wieder zurück nach Basel, und das war super, weil er hat mir mich alles besorgt, weißt? Ich müsste um nichts denken, außer mehr und mehr bauen wie ein Verrückten. Und dann habe ich in all den Städten Schrottplätze gefunden und weitergemacht mit meiner englischen Crew. Wir haben voll den Spaß gehabt, wie eine Rockgruppe. Also, ja. Und dann er hat dann den Galerist, der hat was gemacht, was eigentlich ein Fehler war. Der wollte für jedes Stück eine Kiste bauen, so wie eine, ja, wie eine Rockgruppe, wie beim Christo. Oder. Und dann fängt er da an mit diesen Kisten. Dann habe ich gesagt, nee, stopp, das ist der Unsinn. Die Kisten sind mehr wert als die Objekte, die ich baue. Und so habe ich das gesehen. Ja. Und dann hat er mich angeschrien. Na komm. Und dann hat er weitergebaut. Und in Berlin waren dann so viele Kisten da. Eine war so groß, da konnte eine Hilfe von England, ein Bassgitarrist, drinnen wohnen. Und dann habe ich da seinen 18er Lautsprecher eingebaut, dass er in seinem eigenen Basscabinet wohnen könnte. Und da mit einer Leiter ein, da haben wir auch gespielt. Die war vielleicht ein Viertel, ja, halb so groß wie das Zimmer. Und, oder ein Viertel. Und ja, am Schluss ist das alles nach Basel. Und dann, das konnte dann auch nicht weiter, weil das war unbezahlbar, das Ganze. Und nachher habe ich dann mit einem Auflieger zwei Jahre später das alles abgeholt. Da waren die noch so froh, die Transportfirma. Und dann wieder angefangen in Glasgow. Und dann ging die Tour wieder weiter. Und später habe ich dann mit dem Klaus Littmann, der Galerist, das erste Bimbotan gemacht in Basel. Ja, du bist dann wieder in die Schweiz gelangt und ab 92, glaube ich, gab es dann die erste Vorstufe des Bimbotown in Basel. Wie hat sich das dann entwickelt? Also hattest du da auch ein gutes Gelände schon in Basel, wo du das auch gut umsetzen konntest? Also ich habe bisher eben überall, auch in Österreich manchmal, dreimal und auch in Dänemark, Frankreich viel, war ich jetzt überall. Ja. Und dann auch in Amerika inzwischen mit einem Haufen Zeugs. Und dann hat er gesagt, look, da ist eine Unterkellerung in einer von den ältesten Chemiefabriken in Basel, die Stückfärberei, wo sie da damals Stoffe von Amerika irgendwo dort gefärbt haben und dann gingen die Stoffe nach Indien zum Nähen, irgendwas. Das war damals die große Trade. Ja. Und da hat er gesagt, darfst du was machen. Und dann habe ich das ganz vergessen. Auf einmal ruft er mich an, hey, das ist jetzt in zwei Wochen, weißt du, was du jetzt machst? Und dann, ja, ich gehe mal einfach hin. Und dann kamen meine Kollegen mit und wir haben nirgendwo gehabt zum Wohnen. Dann habe ich gesagt, komm, Andrew, du hast einmal eine Show gemacht in London. Du hast so ein Fenstergebäude gebaut. Der war so der Clown bei mir, immer. Fensterwohnung gebaut. Der hat eine super Show gemacht. Ich habe nur davon gehört. Aber ich kannte ihn lang. Komm, wir bauen alle so eine Hütte da in diesem Keller zum Wohnen. Und da hat er wieder sowas gebaut. Wir haben was mit Materialien, denn uns jeder eine Hütte gebaut in dem Keller. Und einer hat einen Berg gebaut, wo er drin gewohnt hat. Ein anderer hat aus zwei Bildern, wo der Galerist da gelagert hat, so große 60er Malereien, habe ich ihm gesagt, ja, du kannst ja die brauchen für deine Wände. Und dann hat er da seine Hütte aus diesen Bildern gebaut. Und dann kam eine Frau ein von der Galerie, wo sind die Bilder? Ich weiß nicht, ich habe die gar nicht gesehen. Und erst ein Jahr später beim Abbau kam die wieder zur Erscheinung. Aber so fängt es an, da haben wir so ein Städtchen gebaut, ein Town. Und da haben wir dann vorne ein kleines Theater gebaut. Und dann, wo die Zuschauer gekommen sind, im Besonderen die Ersten, die wussten nicht, dass der noch weitergeht. Die haben nur so die Proscenium gesehen, so wie eine Bühne. Und eine Tür nebenan und die Sitze, wie heißt das, wenn die... Tribüne haben wir gebaut. Und dann kamen die Zuschauer rein und erst, wo der Andrew sein immer neues Theaterstück fertig gemacht hat, immer ganz schräg, hieß dann, ja, jetzt dürfen wir durch, da kam fahrend eine Küche, ein Schlafzimmer ein und aus, da konnten wir mit dem fahren oder durch eine Robotiktüre mit einer so einem, come on, hey, come on in, don't be shy. Also so ein super Spruch, very creepy. Da sind die vielleicht da eingegangen, ja, und dann kamen die in den Club erscheinen. Und dann habe ich ganz viel mit Klamotten gebaut und mit Möbel, das war so der Anfang. Und Bäder haben wir gefunden, da waren diese Etagenbäder da mit dem Wasserfall. Einmal ein OP-Theater, alles Mögliche haben wir gebaut. Eine Kirche, eine Bühne. Ja, hey, you. Da fängt es an. Hey, come on! Come on, enjoy! Don't be shy! Come in, please! Don't be shy! Come in, hey, come on! You! Come on! Don't be shy! Hey! Hey, don't be shy. Come on. Hey, come in. Come on, come in. Hey, come on. Don't stand there. Hey, come in. Hey, you. Hey, come on. Come on, enjoy. Don't be shy. Don't be shy. Come in. Come in, please. Don't be shy. Come in, hey. Come on. Come in. Hey, come in. Come on. You. You. Yes, you. Hey you. Hey, come on. Come on, come on, enjoy. Don't be shy. Don't be shy. Come in. Come in, please. Don't be shy. Come in, hey. Come on. Come in. Hey, come in. Come on. You. You. Yes, you. Ja, das war in Basel noch die erste Entstehungsphase von Bimbo Town auf der Stücki, auf dem ehemaligen Stückfärberei-Areal in Basel. In einer leerstehenden Fabrik nebenan gab es das Planet E. 1992 war das einer der bekanntesten Techno-Schuppen in der Schweiz. Daneben standen eben weitere Fabrikhallen dieser ehemaligen Stückfärberei offen. Und Tim Whiting ist dann mit einem Dutzend Londoner Bekannten auch aufs Areal gezogen. Ja, organisiert hat das Ganze der Galerist Klaus Littmann. Der hatte Tim Whiting schon 1987 mit seiner Ausstellung Unnatural Bodies in die Elisabethenstraße in Basel eingeladen. Das war diese frühe Phase, diese Tourphase, und hat dann eben dieses Gelände der Stücki zur Verfügung gestellt mit der Idee, so Kunstprojekte da zu realisieren, die in anderen Räumen nicht so gut zu realisieren sind. Es gab dann Stücki 1 von Klaus Littmann, unter anderem waren da Dieter Roth, Mario Merz und Ulrich Rückriem, dann Stücki 2 mit Kunstinstallationen aus Japan und dann noch Stücki 3, das war dann das Bimbo Town. Aus ziemlichen Restbeständen und Schrott bestanden dann, kamen dann die Aushängeschilder des Bimbo Town zustande, dieser ersten Frühphase. Mäntel, die durch den Raum flogen, das menschenfressende Sofa, das einen unversehens aufgefressen hat. Der Eject-Chair, der Schleudersitz, der einen in hohem Bogen durch den Raum katapultiert hat. Das mobile Schlafzimmer und die mobile Küche, die teilweise mitsamt nackter Besetzung durch den Club gefahren ist. Einer der unnatürlichen Körper von Jims Ausstellung Unnatural Bodies war Andrew Bailey, ein britischer Komiker. Der hat auch seinen ganzen Kollegenkreis aus England mitgebracht, die dann auch in der Stücki aufgetreten sind. Die haben geschauspielert und Performances gemacht. Und der Name Bimbo Town kam dann auch schließlich zustande. Eine Stadt für Bimbos, das war das Londoner Slangwort für Partymädchen. Sollte so eine Art Städtchen sein, in dem man sich wohlfühlen kann und Spaß haben kann. Dass das auch abwertend natürlich gedeutet werden kann, das ist erst später dann auch bewusst geworden. Wir machen jetzt weiter und ja, gucken, wie es weitergegangen ist. Es gibt ja auch so eine Verknüpfung zum Film. Vielleicht, du hast auch an Frankenstein The Bride, so eine Neuverfilmung des Frankenstein-Stoffes, glaube ich, mitgewirkt. Magst du eigentlich Film? Weil das ja auch naheliegend ist, so Frankenstein, der Schöpfer, der so ein Wesen zum Leben erweckt oder so. Da musste ich auch dran denken, dass das ja ziemlich gut zu dir passt, eigentlich Frankenstein als Mythos. Ja, der Film, das war eigentlich so, das war so ein groß kommerziellen Film. Ich hätte den nie machen sollen eigentlich. Aber ich habe eine Agentin damals gehabt, weil ich habe einen Zauberer gekannt lange Zeit in England und der hat... mit dem bin ich viel ausgegangen, mit seiner Freundin. Und die war eine Agentin. Und während das Video überall gezeigt war, in den Süden, südlichen Staaten, was ganz rar war, die durften kein Video zeigen mit den schwarzen Performer, glaubte wer das. Das war absurd. Und denn, weil ich das mehr zeigen könnte oder irgendwie ging das, habe ich dann auch das mitbekommen, habe ich der Agentin, dem Zauberer gesagt, hey, das macht jetzt, das tut jetzt richtig gut und so, weil ich wüsste, dass er nachher ihr vielleicht das erzählt. Und dann plötzlich hat sie mich angefragt, ob sie ob ich mal zu ihr hochkomme und sie wird für mich da Agentin sein. Und inzwischen hat dann wegen diesem Video vielleicht ein bisschen, aber hat viel mit zu tun gehabt, auch den Grammy bekommen, auch der Michael Jackson, beide, weil die nicht selber auf dem Video waren, sondern er mit der Larve, der Michael Jackson und der Herbie im Bildschirm im Video. Kannst du dir das vorstellen? Wie blöd, aber dass die das erst dann akzeptieren konnten. Wie der Grammy verliehen wurde. Du hast gesagt, Michael Jackson hat den auch bekommen. Ja. In dem Video. Ja. Dann war Michael Jackson an demselben Tag auch da. Ja. Super. Der ist immer wieder vorbeigelaufen mit seiner ganzen Entourage. Super. Der, ich war auch bei seiner Party. Ja, aber das ist lang, viel zu erzählen da. Aber naja, gut, der Film. Und dann, die Agentin hat dann mir einen Haufen Scripts geschickt, die gar nicht zu meine Post einpassten. Zum Beispiel der Highlander hätte ich machen können. Die ganze Special Effects. Und dann habe ich einmal diesen Skript gelesen oder einen Teil davon. Und das war so schlecht. Die sind alle so, das sind alle so Söhnchen von berühmten Regisseuren, die da ihre Chance bekommen. Der wird das 10-mal geschrieben, bis das einmal gut ist. Weißt, und da, ich habe den ersten Entwurf gelesen und gedacht, das will ich nicht machen, der Film. Aber hätte ich da in der Richtung gegangen, würde ich jetzt so ein Top-Special-Effects-Firma sein. Aber ich bin nicht so, ich kann nicht mit Commerce umgehen. Ich wüsste jetzt nicht wie. Ich habe keinen unbedingten Lust, das zu machen. Ja. Und dann habe ich das alles zur Seite gelegt und gesagt, nein, das will ich nicht. Am Schluss habe ich einen Film gemacht, weil der hat mich so richtig gezwungen. Eben der da, der Bride of Frankenstein. Aber ich würde gerne so Filme machen. Ich kann auch sofort. Ich habe ein Modell gebaut, so klein, 1:50. Das war sofort alles von dem gebaut, dem kleinen Modell. Mit Heißleim, mit kleinen Figuren, alles gebaut. Eigentlich würde ich viel lieber mal so was anderes machen, unkommerziell. Also weil kommerzielle Filme, die sind ja immer von den Produzenten gesteuert im Schluss. Sachen musste ich auch immer an diese Animationen, die in den Monty Python-Filmen drin waren, so in der Mitte, da waren auch immer so ganz surreale Animationen, wo halt auch so Puppen und so. Von Terry Gilliam, ja. Ja gut, ich meine, das haben wir alles in der Schule erlebt, aber bei uns war das alles in den 60er gezeigt, auf unserem Fernseher in England. Musst du auch dran denken, dass Humor für dich vielleicht auch eine Rolle spielt, irgendwie, weil ich finde deine Sachen auch irgendwie durchaus komisch. Ja klar, aber es gab ganz viele gute Gruppen. Vor Monty Python war die Goon Show. Und die Telegoons, guck dir mal an. Television, Telegoons, guck das mal an. Das ist noch viel verrückter. Aber das war natürlich der Hit, Monty Python mit dieser Animation, ja klar. Es gab auch Spitting Images. Mit den Puppen. Viel später. Ah, spar später, ja. Okay. Ja, du bist ja auch ein Liebhaber der Schrottplätze, denke ich, und auch du magst, denke ich, so eher surreale Lebensformen. Film ist vielleicht auch ein bisschen zu professionell und zu kommerziell dann häufig für dich. Ja. Ist das auch ein Grund gewesen, wieso du dann in die ehemalige DDR gegangen bist, weil hier die ganzen leerstehenden Fabriken hier in Leipzig und an anderen Orten ist ja auch jede Menge Material dann, was man so verbauen und verbasteln kann. War das ja dann ein Grund für dich, Leipzig als Ort vielleicht sympathisch zu finden? Ja, total. Ich war denn, wo ich in ein paar Mal da in Berlin war mit meinen Shows, bin ich dann ein paar Mal ins Osten zum Gucken. Und dann habe ich gedacht, da würde ich mal gern hin, weil da ist ganz, alles ganz anders. Und dann habe ich auch gesehen, wie viele leere Gebäude es gibt. Und dann bin ich von meinem Galerist weg, irgendwann, und eben nach Leipzig. Und da kannte ich zwei Menschen, die haben mich gesponsert während dieser Littmann-Zeit. Und durch ihn habe ich den Kontakt bekommen mit denen. Und die haben mich ein bisschen gesponsert da am Anfang in der Agra. Weil damit ich habe eine gute Halle bekommen habe am Anfang. Das war die Halle 44 in der Agra. Das war die beste. Aber das hat schon dann angefangen mit erhöhte Miete. Und der wollte dieser Verwaltung die Miete höher machen und uns so ein bisschen als richtiges Business aufbauen. Aber dann hat in der Zwischenzeit genau der, wo jetzt auf sein Gelände wohne, der hat immer gutes Auge gehabt für Gelände. Der hat die Fokusstraße gefunden. Das war noch leer. Dieser Stadtwerk in der Fokusstraße. Irgendwann war ich auch auf dem Wimbledon auf der Accra, da haben dann Sando gespielt zum Beispiel, eine damals noch angesagte Band so ein bisschen. War das dann auch gleich klar, dass dieses Konzept so zusammen sein musste mit deinen Sachen und Musik und so noch einem erweiterten Konzept, wo auch so andere Sachen, so Performance-Künste eine Rolle spielen? Also wir haben das so gemacht, die Sponsoren wollten das ziemlich kommerziell machen und die haben sich vereinbart mit Köln Concert und haben den Leipzig Bimbotown als Venue für diese Tourneen, für neue DJs und neue Bands denn erwähnt. Und dann habe ich mit denen abgemacht, dass sie den Samstag nehmen für 2000 Menschen, die sich im Ganzen überhaupt nicht interessiert haben, in meine fahrende Möbel und Sofas, fressende Sofas und alles. Und ich dürfte am Freitag machen, was ich will. Und das war super abmachen, weil dann habe ich gute Acts gebracht von überall, von Europa auch weiter. Und so fangte das an. Aber schon in Basel hat Lippmann, da die Bands organisiert, haben wir mal Run DMC bekommen. Oh. Die war noch unbekannt. Wahnsinn. Ja. Könnten wir vielleicht Nina Hagen einladen oder so. Kann ich Kontakt machen? Du. Ja, okay, cool. Mach ich. Weil ja, ich denke, nächstes Jahr im Frühjahr, da gibt es dann Wimbledon auch wieder. He's amazing. is a weird purifies. They'd wash down the flesh we catered for. And we who saw so much and wanted more. Sind auch ein bisschen näher an der Gegenwart dran. Irgendwann warst du dann auf dem Spinnereigelände, es war erst 2004, dann du warst ja erstmal in der Fockestraße dann noch. Genau, 2003. Dann ab 2003, ja. 2004 ja. Ging es dann ja. Auf dem Spinnereigelände richtig los. Da gab es dann irgendwann Ärger mit dem Bauordnungsamt, aber da war dann so eine richtig stabile Phase, das waren dann monatliche Veranstaltungen. Nein, also oder? Ich habe eine Frist bekommen, nach 4 Jahren. Und dann ein halbes Jahr später haben wir ausgefunden, dass es nicht mehr so ist, die haben jetzt was anderes gefunden. Aber in der Zwischenzeit haben wir die Genehmigung verloren. Ja, das wir haben schon uns vorbereitet auszuziehen. Und das ist ein bisschen blöd gegangen. Und dann konnte man das nicht mehr bekommen, weil dann hat bei dem Gutachten war das ganz verrückt. Dafür hätte man Hunderte von Tausend bezahlen müssen, weil in dem Gutachten müsste man eine Brücke über die Straße bauen, weil wenn man jetzt beim dritten Ausgang, was neu wäre, durch das Backstage-Küche, was denn nicht mehr sein konnte, würden die Leute viel zu viel versammeln, dann müsste man eine Brücke bauen, dass die über die Spinnereistraße kommen würden und so weiter und weiter. Und andere ganz strenge Vorsetzungen, dass zum Beispiel kein Objekt höher als Nabelhöhe, Meter über dem Boden sein kann oder Meter über dem Kopf, dass man von überall alle Notlampen sehen kann, also so Zeug. Dann haben wir gedacht, was machen wir jetzt? Und dann ist es eigentlich gestorben, zwei Jahre lang. Und dann, ich glaub, 2 Jahre. Und dann haben wir dann wieder aufmachen können. Da hat mein Partner damals, der alles mit der Stadt gemacht hat, der Friedemann Jette, der hat das irgendwie ermöglicht mit der Stadt. Und dann dürften wir aber nur 5-mal im Jahr aufmachen. Das, also die maximal Sondergenehmigungszahl pro Jahr. Wie hast du, Pip, wir können dich jetzt auch mal einbinden mehr. Wie hast du das mit Motown kennengelernt und was war es für dich damals? Also ich bin nach Leipzig gekommen aus Irland, da habe ich 20 Jahre lang mehr oder weniger gelebt, mit Mocknes und Großpuppen gebaut und so große Paraden mit organisiert. Und wie ich dann hier angekommen bin, habe ich erstmal keine Wohnung gekriegt und dann habe ich im Hostel ein Mädel getroffen, die meinte, du bist genauso durchgeknallt wie dieser Jim Whiting, ihr solltet euch mal kennenlernen. Dann habe ich mir die Website angeguckt, ich hatte keine Ahnung von Bimbotown und da stand dann tatsächlich drauf, dass sie jemanden brauchen, der so ein bisschen beim Management mitmacht. Und nachdem ich ja auch einen eigenen Zirkus schon in Irland aufgebaut hatte, habe ich mich dann da richtig mit Curriculum Vitae beworben und wir hatten auch ein Bewerbungsgespräch, ne Jim, mit Harry und dir. Und da hat mir dann Jim aber auch gesagt, dass das halt jetzt im Moment, dadurch, dass es stillgelegt ist, keine Einkünfte gibt und ohne Einkünfte kann man ja auch niemanden bezahlen. Und das war aber für mich okay, weil ich Geld eh nicht so wichtig nehme. Also, und hab dann angefangen, bei dir zu putzen, mehr oder weniger, ne, Jim? Oder? Putzen. Putzen war so eigentlich das Wichtigste. Ja, vielleicht zweimal oder irgendwas. Das muss ja mal abgeschmuckt werden. Nee, also ich habe halt einfach mit angefangen, mich da wieder öfters mal, ich war ziemlich oft da, habe dann die Whiskybar ein bisschen auch mitgemacht und habe dann viel geputzt und habe dann aber auch bei den Spinnerei-Rundgängen angefangen, so Art Hausdame zu spielen, so Welcome zu machen. Ja, das war gut. Und habe dann dort auch dann eine Spendenbox aufgestellt und habe dort auch ein Gästebuch hingelegt, weil ich dachte, die Leute in Leipzig sind echt verwöhnt, die kommen hier hin und die gehen wieder und die haben so gar keine Chance, irgendwas dazulassen. Und die Leute geben ja auch manchmal gerne was zurück. Und deswegen habe ich dieses Gästebuch hingelegt. Da kamen auch schöne Sachen rein. Ne? Ja, das war gut. Gute Idee. Und Geld kam auch ein bisschen rein. Es war dann immer genug, dass wir am Abend noch essen gehen konnten. Ja, wir haben normalerweise so 10 Euro in der Kasse bekommen. Und einmal hat sie da irgendwas gemacht. Gäste gezaubert mit so einer komischen Weltkugel. Ich habe das von beiden gesehen, was macht sie da? Und da war über 80 Euro in der Kasse nachher. Nein, das war. Ich bin ja von der Straße, also ich komme ja von der Straßenkunst. Da haben wir alle zum Essen eingeladen damit. Ja, haben wir gemacht. Und ich habe es aber nachher verboten. Ich habe gesagt, das darfst du nicht mehr machen. Weil die Gäste, die waren total mesmerized, wie sagt man. So mesmerized ist doch hier, ja, ist doch gut. Also es gehört doch auch dazu. Die sollten ja, ich meine, wir hatten Leute, die aus Bimbotown rausgekommen sind und die gesagt haben, hey, ich brauche nie wieder Drogen, weil ich bin jetzt so gedröhnt von dieser Experience, dass das einfach, das war super. Und ich dachte mir dann irgendwie so rein umsonst, aber dann raus vielleicht ein bisschen was spenden, das ist doch eigentlich in Ordnung. Ich meine, diese Samstagseröffnungen war tagsüber, da waren natürlich Tageslicht dabei, aber auch Kinder. Und Hunde. Und und da müssen wir richtig aufpassen, also mit Kindern. Das Problem ist, die Eltern, die sitzen dann miteinander und quatschen und die Kinder springen da überall rum. Und wir müssen das so aufpassen. Ich habe da ein Schild gemalt, freilaufende Kinder und Hunde werden gefressen. Ja, jetzt haben wir noch ein paar Erinnerungen an das Bimbotown eingefügt, nämlich an das Bimbotown Orchestra. Auch das war auch ein wesentlicher Bestandteil des Bimbotown. Ein Orchester, ein improvisierendes Orchester. Erstmal ein bisschen Musik von dem. We'll be right back. Ja, in Erinnerung an das Bimbotown und an das Bimbotown Orchestra. Das kann man auch bei Archive.org finden, dass das archiviert, diese Erinnerungen und die Konzerte, die verschiedenen Auftritte. Und wir haben aber auch in den Archiven von Radio Plau so Erinnerungen einzelner Mitmusizierender gefunden, zum Beispiel von Christian Walter. So, ich sitze jetzt hier draußen im Regen, da sitzen schon die Musiker und essen noch ein paar Brötchen, trinken Kaffee. Neben mir sitzen jetzt zwei Musiker. Die machen hier heute mit, da würde ich mal fragen, wer seid ihr, was macht ihr jetzt im Bimbotown Orchester? Mein Name ist Christian Walter und ich wurde vor ein paar Jahren gefragt, ob ich mitspielen würde beim Konzert des Bimbotown Orchesters an der Eisenbahnstraße im Rabit. Es war ein super Auftritt, ich habe ein ganz neues Erlebnis für mich als Musiker, ich hatte nie in einer frei dirigierten Big Band gespielt und ja, seitdem bin ich dabei, soweit das mein Terminkalender zulässt, genau. Und was spielst du jetzt? Saxophon. Wisst ihr denn jetzt eigentlich schon, wie ihr da nachher auftretet? Es ist so, dass es eine eigene Sprache gibt in diesem Orchester und die muss halt jeder Teilnehmer beherrschen und dadurch organisiert diese Band sich. Also das ist so ein bisschen wie die Experimente in 50er, 60er Jahren, so Instant Composing, im Moment komponieren, nur dass es auf eine interaktive Big Band konstruiert wurde, diese Idee. Also der Leiter Frank Kölges kann einzelne Stimmen und jeden Musiker einzeln oder in Gruppen organisieren und dirigieren und harmonisch und melodisch steuern. Ihr kennt euch schon alle so ein bisschen untereinander, ja? Ja, sind auch immer ein bisschen dieselben, die mitspielen? Nee, natürlich nicht. Wie in jeder größeren Band kommen neue Gesichter über die Jahre. Und ich glaube, es ist eigentlich so weit selbst organisiert, wie mit Vernunft und Verstand und Selbsteinschätzung, dass es höchstens mal zu Situationen kommt, dass bei einer Probe jemand darauf hingewiesen wird, dass es leider so doll den Anschein hat, dass es nicht funktioniert, dass er sich nochmal selber fragt, ob es konstruktiv ist oder vielleicht noch ein bisschen Übung und Zeit ins Land gehen muss, dass man das dann nochmal probiert. Also das hat es schon gegeben, aber es gibt keine Aufnahmeprüfung. Thank you. glaube, mich zu erinnern, dass du auch immer dann noch mit dem Schraubenschlüssel nochmal dann durchgerannt bist, so wenn man da reingekommen ist, dann ja, hat man dich immer noch gesehen, irgendwas ständig war kaputt gegangen gerade oder so. Ja, ja, immer. Die ganze Zeit. Und viel Platten wegen kaputten Glas. Ja. Weil ja, er nur mit dem Fahrrad gefahren ist. Und wenn du da nicht weggegangen bist, dann hat dich Jim einfach über den Haufen gefahren. Jim hat grundsätzlich einfach alle über den Haufen gefahren, wenn er wohin muss. Das war ihm scheißegal, ob du da standst oder nicht. Oder? Also, die waren die wahnsinnigsten Pannen da. Ich erinnere mich mal, komme ich um die Ecke und da waren zwei Becken aufeinander so zusammengestoßen, dass es wie eine Pyramide gab in der Luft mit diesen Becken. Beide in der Luft so. Und ein Rad ist von dem anderen, die andere Fahrt abgerollt und noch viel, viel mit Destruction. Und ich weiß, das ist aber schon mehrmals passiert, sowas. Und ich denke immer, an welchem Punkt flüchten dann die Gäste? Wie lange warten sie da, bis sie da realisieren, dass das nicht gut ist? Also, das ist kein guter Schluss. Es scheint ja nicht so viele Menschen scheinen nicht gestorben zu sein. Nein, also das Unglaubliche war ja, ich habe ja echt 10 Jahre, nee, Quatsch, wie lange habe ich, bin zu 2011 bin ich dazu gekommen oder 2012 und 2017 war es zu oder 2016 und in diesen Zeiten, wo ich da war, es ist nicht ein einziges Mal was passiert. Es gab keinen Unfall, wir hatten keine gequetschten Finger, nichts, außer bei den Handwerkern. Oder Jim hat hin und wieder mal sich einen Finger gequetscht. Aber so im Publikum hat sich eigentlich nie jemand dabei getan. War das Bimbotan für euch auch so ein queerer Ort, so im Sinne von seltsam, aber auch für mich war das auch so ein Ort, ich musste mal an diesen Film Kabarett denken, halt so ein Ort, der irgendwie so anders war, so ein bisschen. Ja, der Rescue Room. Ja, es war eine richtig gute Performance gekommen manchmal. Also. Ja. Habt ihr noch so Favoriten, noch Dinge in Erinnerung, die euch sehr in Erinnerung sind? Ah ja, ja, es gab gute Gruppen, zum Beispiel Theatre of Hell. Hallucinations, das war eine Gruppe aus Amsterdam, der Ewan. Es gab noch mehrere wirklich gute Gruppen und auch allein, also so Akrobatikkünstler dabei, auch gute Bands. Ich habe immer versucht, da Bands einzuholen, die auch mit Frauen und Performance und Kostümen ein bisschen und eine Idee, wenn möglich. Ja, ich habe jetzt irgendwie mit Lollapalooza so, man sollte eigentlich versuchen, auch Bimbotown in einer mobilen Unit bei Lollapalooza unterzubringen, weil es ist genau das Konzept von multimedialer Kunst. Das heißt, es geht nicht nur um Musik, sondern es geht auch um die visuelle Darstellung von Musik. Und ich denke, dass wir da auch eine Chance haben. Thank you. Ja, jetzt folgt noch eine Erinnerung aus den Radioarchiven von Frank Kölkes. Frank Kölkes war noch mitten im Kauen. Okay, du hast ja gerade deinen Plan vor dir. Ist doch schon vorher gut durchdacht, was ihr jetzt machen wollt. Ja, wir haben den Plan, also so genaue Energieflüsse stattfinden zu lassen. Aber dadurch, dass es regnet und der Zug noch installiert werden muss, lassen wir mal diese Einton-Klanginstallation ausfallen, weil die sowieso sehr anstrengend ist und sehr große Ruhe braucht. Damit man nur diesen Ton hört, den man sich ergeht. In dem stillen Bimbotan. Aber Bimbotan ist jetzt angeschaltet sozusagen. Alle Skulpturen arbeiten, die von Jim Whiting mit Pressluft betriebenen Dingern. Ne? Also lassen wir es einfach ausfallen. Die Leute, die in Bimbotan sind, haben jetzt sehr viel Spaß und freuen sich über das, was sie eben auch noch nie gesehen haben, was ja schon seit 15 Jahren in Leipzig ist. Und um 14.30 Uhr werden wir mit der Tutti-Probe anfangen. Bis dahin können die Leute auf dieser kleinen Bimbotown-Bühne sich gemütlich installieren und aufbauen. Die Musiker, das Bimbotown-Orchester. Diese Installation gibt es schon seit 12 Jahren, ne? In dieser Spinnerei ist es 12 Jahre, das Bimbotown? 2003. Aha, also 9 Jahre. Und vorher war es 5 Jahre locker. 5 Jahre verboten. Echt wahr? Aha, es war verboten. Warum war es verboten? Es war immer schwierig zu lizenzieren, weil es war doch in der Agrarhalle 45 oder 42. Agrarhalle. Genau, da war es dann auch schon installiert, aber es war, glaube ich, nicht der. Es war, ist nicht einfach für die Öffentlichkeit, so eine Halle zuzulassen und zu lizenzieren. Mit all diesen Auflagen von TÜV, Feuerpolizei und so weiter, Sicherheit. Deshalb war das da ein bisschen schwierig. Hier war es einfacher. Hier kam erst das Problem auf, nach ungefähr 9 Jahren oder 8, auf einmal eine feuerpolizeiliche Auflage, die das dann auch wieder stillgelegt hat für Zeit. Aber ein freundlicher Herr der Stadt hat gesagt, man könne ab und zu wie immer das laufen lassen und so. Also und so läuft es wieder ab und zu, das Bimbotown, wie jetzt zum Beispiel. Jim hat immer von einem Bimbotown-Orchester geträumt. Also ein Orchester, was zu diesem skurrilen Laden gehört. Und ich habe so ein Orchester mal gehabt, das war aber noch nicht das Bimbotown-Orchester, sondern ein anderes aus der Kölner Gegend. Damit haben wir, wann war das, 84 die Documenta eröffnet. Und da war Jim und Wittmann, also ein Kultursponsor aus Basel, und haben sich das angesehen. Und seitdem träumt Jim davon, für seinen Laden hier ein Orchester zu haben. Und das haben wir einfach vor ein paar Jahren angefangen, aus dem Boden zu stampfen. Musiker gefragt aus der Gegend, die sich dann einmal im Monat getroffen haben und geprobt und ein Konzert gegeben haben. In diesem Interieur. Und so ist es zum Bimbotown-Orchester gekommen. Ich meine, wenn einer das nicht erkennt, ne, was für eine Power, die Energie dahinter steckt, oder das nicht von selber auch unterstützt, ist er einfach selber schuld. Und die haben hier, glaube ich, 80 Millionen Euro haben die im Jahr für Kultur Sponsorship in Leipzig, und davon kommt kein Pfennig zu uns. Ne? Da werden also die Oper, das Gewandhaus und was weiß ich, da geht das alles hin. Ja, absolut. Das gibt es nirgendwo auf der Welt, was es hier gibt. Das hat mit Konservativ überhaupt nichts zu tun. Das ist das, was alles aufbricht und was wirklich Abenteuer und Risiken auch natürlich birgt, aber eben nicht konservativ ist. Ne? Und das wird natürlich dann auch dementsprechend gar nicht unterstützt. Ja, das war Frank Kölkes, der auch das Bimbotown-Orchester geleitet hat und instruiert hat. Wir hören nochmal Musik vom Bimbotown-Orchester. Ja, das wäre vielleicht nochmal eine Option, nochmal auf eine Tour zu gehen. Aber ihr sucht auch immer noch jetzt ein Gelände und wie läuft das eigentlich gerade? Also ihr habt schon Sachen angeguckt, aber habt ihr noch Hoffnung, jetzt was zu finden, was euch euren Wünschen entspricht? Ich habe schon seit 30 Jahren geguckt, immer wieder und immer wieder aufgehört. Jim ist halt sehr wählerisch. Weil ne? Ich kriege mal so einen Wahn und dann höre ich wieder auf, weil das ist sehr zeitaufwendig. Und vielmal bin ich zum desselben Ergebnis gekommen, dass diese Gelände, wo so eigentlich so viel Sanierung benötigen, mit denen ist nichts, weil das könnte ich jetzt nicht selber denn machen oder organisieren, weil das nimmt meine ganze Zeit weg. Und jetzt bin ich mehr von der Meinung, dass da dass man da was finden muss, das minimal Arbeit braucht auf dem Pacht und wo man das gern hat. Wo der Bezirk sagt, ja, das wollen wir hier, oder das Städtchen oder das Dorf oder was außerhalb Leipzig noch irgendwas zu finden ist. Und da habe ich jetzt auch ein bisschen versucht, auf der Art auch mit ein paar Schlösser zu anfragen. Mehr auf der Richtung. Also wir sind direkt zum Stadtplanungsamt gegangen und haben da das gefragt. Und wir hatten ein Riesenglück, weil die Sekretärin vom Chef, die ist Bimbotown-Fan und die geht jetzt irgendwann in Rente und meinte, sie möchte dann unbedingt nächstes Jahr auch in Bimbotown tanzen können. Das heißt, die sind tatsächlich auch sehr daran interessiert, jetzt was für Bimbotown zu finden vom Stadtplanungsamt. Liegenschaftsamt müssen wir jetzt noch kontaktieren. Kulturreferat hat auch, klar, würden auch helfen, wenn wir erstmal was haben. Und ich habe dann einfach so weitergestreut, Künstlerdienst und so weiter, und habe mit Leuten geredet, die halt in der Stadt arbeiten, weil ich finde, Leipzig hat so ein Glück gehabt, Bimbotown bis jetzt zu haben. Was dann passiert ist mit der Schließung, war, da wollen wir jetzt nicht drüber reden, das war ein bisschen doof, aber man kann ja Fehler erkennen und wieder gut machen, finde ich. Also dann kann man ja jetzt auch Bimbotown eine gute Location geben. Leipzig ist ja auch durch eine gewisse Verdichtung gekennzeichnet, also es ist weniger leicht geworden, halt was zu finden. Würdet ihr auch außerhalb von Leipzig gehen oder woanders hin, in die nähere Umgebung? Also ich habe, das wäre natürlich absolut das Tollste, wenn das da wieder stattfinden könnte. Gerade was Pip da schon am Organisieren ist, das wäre eigentlich das Beste. Aber außerdem suche ich jetzt parallel in verschiedene Richtungen. Auch im Ausland, auch in der Schweiz ist jetzt was gekommen, auch in England will mir einer helfen. Und ich war jetzt auch in Nähe Venedig, da war eine Halle, aber die ist ein bisschen klein, habe da einen Kontakt, einen guten. Auch Frankreich, aber wir gucken überall. Aber wenn das jetzt hier sein kann, dann wäre das das Beste. Nein. Ich glaube, Leipzig muss jetzt diese Chance nutzen, sonst ist Bimbotown weg. Und deswegen haben wir eigentlich so eher fast einen Aufruf jetzt auch schon hier über diese Sendung gedacht, dass Leute, die was wissen, die eventuell eine Chance hätten, uns da einen Tipp zu geben, wo sowas wie Bimbotown wieder aufgebaut werden könnte. Wir haben so ein paar Voraussetzungen. Jim, du hast dir doch eine Liste gemacht oder von Sachen, die da jetzt wichtig sind. Also du willst auf jeden Fall ein Außengelände mit Bäumen. Ja, also eine von den Attraktionen ist diese Bettfahrt. Leute fahren in so eine Kette, das war vorher ein Kettezug mit Betten. Und das geht durch alles durch und so ein bisschen Experience und dann wieder aus, durchs Publikum durch. Und das habe ich jetzt auch mehrmals in anderen Locations gebaut, in Hamburg mal, so ein Mini-Bimbotown, wo die Betten ins Freie rausgegangen sind, wieder rein. Und in der Vogelstraße war das auch so, da haben das ganze 1,5 Hektar Gelände gefahren. Aber jetzt möchte ich das als E-Betten bauen und dann wirklich mit Hörspiele und Theater-Experience. Das heißt, ich suche was ein bisschen Land dabei hat. Die Halle muss nicht mehr so groß sein und nicht mehr so, dass mit so viele Leute, dass man die Leute wenigstens bedienen kann mit dem Zeug. Mhm. Und dann so ein Außengelände, das im Sommer auch cool ist und dass man Leute jetzt nicht einschließt im Gebäude, wenn es draußen schön warm und sonnig ist. Also so mit Biergarten so ein bisschen auch. Und ja. Wir hatten gesagt, Halle war Minimum 400 Quadratmeter bis Maximum 700 Quadratmeter. Ja, die Halle, das ist Minimum. Ja. Minimum ist 400. Ja. Aber Maximum dann auch 700, dass das halt nicht mehr so Großveranstaltungen werden, wo halt dann auch die Crowd-Control ein bisschen schwierig werden kann, dass die Leute ein bisschen arg durchdrehen oder dass es einfach zu lange geht und dass halt Bimbotown immer noch eher eine begehbare Installation ist, denn eine Party-Venue, ich denke, das sollte ganz, ganz klar gesagt werden. Hier also als Aufruf, wenn ihr was wisst, meldet euch bei Radio Blau oder bei Jim und Pip. Wir können den Kontakt gerne weiterleiten. Hm. Gerard Hoddenai, Jim Wilding, ladies and gentlemen. Das war noch eine der musikalischen Erinnerungen, die sind wie gesagt im archive.org gespeichert, diese musikalischen Erinnerungen an das Bimbotown Orchestra. Jetzt aber noch eine persönliche Erinnerung, die wir in den Archiven von Radio Plau gefunden haben, von der Künstlerin und Jazzsängerin Anna Mateur, die da auch häufiger zugegen war in diesem Orchestra. Anna Mateur ist extra angereist. Ich habe leider nicht mehr so viel Zeit, aber bin jetzt extra aus Braunschweig. Sind auch gerade Oktober, bin extra hergekommen. Ja. Und weil mir das so einen Spaß macht und weil ich, wenn ich Zeit hätte, wahrscheinlich alles mitnehmen würde, was einfach ein wunderbares Konzept ist. Und der Franz so ein genialer Kirrer. Anleiter ist, wobei es ja immer freistellt, dass man das auch selber machen soll und weitertreiben soll. Mhm. Und er hat halt so eine Sprache entwickelt, wie man sich verständigt, dass man einen gemeinsamen Nenner findet, egal ob man ein Instrument spielt oder nicht. Und da sind auch sehr viele Musiker dabei, auch Klassiker, auch Anfänger auf der Bratsche. Oder wir hatten, einmal saß eine Frau mit Luftknopf neben mir, da war noch ein Akkordeon dran, aber sie hat hauptsächlich den Luftknopf betätigt und wenige Töne auf dem Akkordeon. Und Frank hat auch erzählt, es gab mal einen, der hat mit Fahrradketten oder Pedalen Musik gemacht. Er hat auch freigestellt, dass man dazu malen kann oder Urschrei üben kann. Spannend ist, dass sich wirklich von, sagen wir mal, wunderbar, auch wenn sich 40 Leute finden, er stellt sich hin und sagt, und bitte? Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man zuhört, aber es ist für mich als Musiker selber auch so ein spannender Prozess, denn wenn du dich hinsetzt und sagst, ich bin dezent, ich bin dabei, aber ich will ja nicht herausstechen, ja, dann sticht halt keiner und dann gibt es eine Stille. Ja. Oder wenn du dich da völlig produzierst, dann pfeift es dich, wenn du sensibel genug bist, auch zurück. Mhm. Und er lässt uns alle mal und dann winkt da so ein kleines Krüppchen ein und sorgt dafür eine Spannung, weil er einfach wach ist und genau weiß, das ist jetzt Lärm, er spielt auch mit den Grenzen, er holt es mal richtig weg und sagt ihr. Und dann gibt es zum Beispiel mein Lieblingszeichen, was ich gelernt habe als Sängerin, ja immer spannend, so 5er, 7er, 8, Quatsch, 5er, 7er, 9er und 11er, dass man da mit Daumen und ganz viele Laien, Semi und Profis über einen 11er improvisieren, also Taktart und das alles kann, nichts muss, dass alles möglich ist und dass es aber nicht so in einer Selbsterfahrungsgruppe endet, wo man dann sagt, also die Leute haben auch viel Humor, also jemand, die sind unheimlich offen, jemand, der hier mitmacht, der weiß, worauf er sich einlässt und man muss da nicht irgendwie ernst gucken und alle sind sehr neugierig und alle entwickeln sich weiter. Eine Weile sind wir immer aus Gruppe aus Dresden gekommen, extra. Dann hat man schon so Veränderungen gespürt, wie die Leute, also am Anfang dieses riesengroße Chaos und mal zwei Schlagzeuge, dann zwei Obertonsänger, viele Saxophone, Akkordeon, eine Bratsche, ein, zwei Klaviere, also eine ganz merkwürdige Besetzung einfach. Ja. Dann sitzt man da und wir haben auch schon Girl from Ipanema. Mhm. Ich sag, die spielen wir jetzt mal Girl from Ipanema und bitte. Mhm. Aber auch ohne Ansage, was jetzt die Tonart betrifft. Ne? Ja. Und das Schöne ist, man hört sich und dann passen sich alle. Einigt man sich auf eine Grundart und auch auf einen Rhythmus und dann löst, ist es natürlich, man kann viel mehr in die Scheiße greifen, aber man hat auch eine viel größere Chance, wenn es mal, wenn man, man spürt diese Entwicklung, weil das so auf dem Körper ist einfach, dass man da viel höhere, wohltuende Spitzen erklimmen kann. Fernsehturm haben viele Städte, haben Bimbotown gibt es nicht irgendwo. Das habe ich so noch nie gesehen. Also auch in der Dichte, fressende Sofas, Badewannen, fliegende Mäntel und das, was Jim baut, das kann man gar nicht übertreiben. Der baut es einfach, baut einen Sessel, wo die Leute in die Luft fliegen, oben werden die fotografiert. Dann lache ich kurz und dann hat er das gebaut. Das Bimbotown ist Jim Whiting und Jim Whiting ist das Bimbotown und Jim Whiting ist Künstler. Und der ist englischer Schweizer, ich weiß gar nicht, also so eine Mischung. Und klar, er hat es öfter aufgemacht und es wurde auch geschlossen, wahrscheinlich, weil die Leute das einfach nicht kapieren, weil er ist halt Künstler, aber er hat es ja im Kopf, er hat es ja in den Fingern, der wird es überall aufbauen, aber gut fände ich halt, wenn man das mal schnallen würde, dass es einfach geil ist, weil ich wieder gehört habe, dass es gefährdet ist oder dass man Fläche beschränken will oder dass man meint, naja, so ein bisschen als Schmackes geben wir ihm 10 Quadratmeter, das reicht aber nicht, also das ist schon diese Halle, dass man in eine ganz andere Welt abtaucht. Das ist was anderes als Vogelpark Walsrode oder Hansapark. Ne? Das sind so meine Lieblings-Chaos-Quellen im Leben, wo ich sage, dass wenn man stirbt, dann hat man so Bilder und da gibt es Bimbotown dazu und das Bimbotown-Orchester ist eben das akustisch gemachte Bimbotown für mich. Und es zieht eben auch die ganzen Chaoten an, ne? Die ganzen Künstler und alle. Wir erholen uns halt in diesen schrägen Tönen. Wir müssen dazu nicht komisch gucken. Das macht immer nur Spaß. Ja, das war die Jazzsängerin Anna Mateur, auch mit Erinnerungen ans Bimbotown. Das war im Jahre 2012 aufgenommen und ist im Radioarchiv sozusagen erhalten geblieben. Jetzt nochmal ein Stück der tatsächlichen Erinnerung, ein Teil des Wunschs, sich zu erinnern von Jim selbst. Ja, ich habe eine Idee und das möchte ich irgendwann machen, wenn es nicht zu spät ist. Es gab einmal ein Buch über Edie Sedgwick von Warhol und da haben die alle gefragt, wo ihn gekannt haben, ob sie nicht eine Seite über alles schreiben. Es kann lustig sein oder ernst über alle Leute und ein Bild. Und so ein Buch und sowas möchte ich gerne über das Bimbotown machen, dass man Anekdoten sammeln könnte von alle, wo was erfahren haben. Und ich würde dann, ich mache eine Telegram-Gruppe, Bimbotown, und ich würde dann versuchen, dass man Anekdoten einschicken könnte. Weil ich glaube, das sind so lustige Geschichten, höre ich von Leuten. Auch, dass die nach Leipzig eingezogen sind wegen Bimbotown. Und in Frankreich habe ich auch ein kleines Bimbotown gehabt. Da hat einer die Frau geheiratet, wo er unter der Bühne kennengelernt hat, zum zweiten Mal, wo er vom Sofa gefressen war. Und so solche Geschichte. Also nicht nur, wir brauchen jetzt nicht nur eine neue Location, sondern auch Leute, die sich an alte Geschichten in Bimbotown erinnern und uns die vermitteln in irgendeiner Art und Weise, damit das auch alles in das Buch reinkommt. Also es ist so ein Parallelprojekt. Okay, na, dann brauchen wir noch einen Verlag, aber das wird dann auch noch gelingen. Das ist kein Problem. Das kommt das ist schon. Kein Problem. Erstmal ein bisschen die Aktionen. Und also, man kann sich beim Bimbotown Telegram-Gruppe anmelden. Das genau. Mache ich okay, und wir haben auch die Website, die geht auch bald wieder live. Also, die kann man noch sehen. Die ist noch im Moment da, aber sie ist jetzt nicht besonders bestückt. Ja. Aber wir werden da auch ein bisschen mehr machen. Das ist die www.bimbotown.de. Okay, geht immer noch auf. Ja, es heißt unsicher, aber es ist total sicher. Und da sieht man Fotos, hunderte, tausende von Fotos von allen Performances, alles, was da war. Von dem her, ja. Also, ihr wisst, was ihr tun müsst. Guckt mal da drauf. Ja, ja. Ja, guckt mal auf die Internetpräsenz bimbotown.de und wir hören nochmal Musik, die Jim mir vorbeigeschickt hat. Er hat auch selber eine Band, mit der er auch regelmäßig jetzt gerade auf Tour ist und Konzerte spielt. Da gibt es ja noch nicht so viel Material. Wir hören was von Snowfru. Ja, Snowfro auch aus Leipzig. Tim hat mir auch noch jede Menge Musik zugeschickt. Unter anderem John Zorn zum Beispiel. Das ist auch eine ganz gute Überleitung eigentlich jetzt zu etwas, wofür ich auch noch Werbung machen will. Das Noisefest, nämlich das findet auch schon seit sehr langer Zeit das Claws of Sauratopia Noisefest, genau gesagt, in Leipzig statt, im Zorro eigentlich immer. Da spielen auch ziemlich gute Bands und es findet auch dieses Jahr wieder statt am Freitag, dem 2. und am Samstag, dem 3. Juni, also auch schon recht bald. Unter anderem Atoll Atoll aus Polen spielen da, aber auch viele andere Gruppen. Von denen spiele ich jetzt auch noch ein bisschen Musik, um die Sendung nochmal jetzt auf 2 Stunden aufzufüllen. Das ist auch nochmal ein ganz guter Verweis. Erst nochmal was, was Jim mir gegeben hat, was ein guter Übergang ist, nämlich Two Lane Highway, ein Projekt von John Zorn zusammen mit Albert Collins. Figure I'd pull off the road, stop for the night at the Panhandle. Good motel. The lady at the desk says, "Enjoy your stay, Mr. Collins." She gives me my key. Room 66. Okay. I walk down there and open the door, step in. See something a little funny. I step out. So I walk back down to the office and ring for the lady. Drop my key on the desk. She said, "What's wrong, Mr. Collins?" I said, "What's wrong?" "Well, honey, there's already someone in that room. He's got the air conditioner turned up high, and he's sitting up in the bed looking at TV. Eyes wide open. Except he got an eyes pick into the neck. So I guess I'll be checking out." Thank you. This is Mr. Death. Well, do get Mr. Death a drink, darling. Yes. Mr. Death is a reaper. The grim reaper. Hardly surprising in this weather. Yes. So you're still a reaper out here, do you, Mr. Death? I am the grim reaper. That's about all he says. There's your drink, Mr. Death. Do sit down. We were just talking about some of the awful problems facing the third... Would you prefer white? I'm afraid we don't have any beer. The Stilton's awfully good. I am not of this world. Good Lord. I am Death. Well, isn't that extraordinary? We were just talking about death only 5 minutes ago. Yes, we were, you know. Whether death is really the end, as my husband Howard here feels, or whether there is, and one so hates to use words like soul or spirit, but... What other words can one use? Exactly. You do not understand. Ah, no. Obviously not. Let me just tell you something, Mr. Death. You don't. Just one moment. I'd like to express on behalf of everybody here what a really unique experience this is. Here, here. Yes, we're so delighted that you dropped in, Mr. Death. Can I just finish, please? Mr. Death, is there an afterlife? Dear, if you could just wait, please, a moment. Are you please, sure you wouldn't like some sherry? Angela, I'd like you to say this at this time, if I could, please, really. Be quiet. Can I just say this at this time, please? Silence. I have come for you. You mean to... Take you away. That is my purpose. I am Death. Well, that's cast rather a gloom over the evening, hasn't it? I don't see it that way, Joe. Let me tell you what I think we're dealing with here. A potentially positive learning experience that can... Shut up! Shut up, you American. You always talk, you Americans. You talk and you talk and you say, let me tell you something, and I just want to say this. Well, you're dead now, so shut up. Dead? Dead. Ja, das war ein kurzer Exkurs zu Monty Python nochmal. Jetzt sind wir relativ am Schluss angelangt. Jetzt wollte ich nochmal kurz den Werbeteil unterbringen. Nämlich für das Cross of Sautopia Neues Fest 2023. Das wird, wie gesagt, am Freitag, dem 2. und am Samstag, dem 3. Juni über euch kommen im Zorro in der Bornerschen Straße. Da werden verschiedene Gruppen spielen, die ich euch kurz vorstellen und ans Herz legen möchte. Unter anderem Atoll, Atoll, Atoll. Die sind aus Polen und sind auch schon ein paar Mal hier in Leipzig aufgetreten. Klingen etwa so. Noc na. Dzień i wetak. Wszystko jest tak. I ty też. Dalej Pitker. Oddechy płytkie. Na chwilę kuszy już się. Utoja dynia. Szybko to mija. Jagos. Wygodny atol. Słuchacz megafon. Odbija się od dna. Słowa dziwne jak na rurowej, tylko pia. Mururo, nie ma obaw. Rejs trwa. Atoll, Atoll, Atoll, die werden das spielen, aber auch andere Gruppen, zum Beispiel eben die Gruppe, die ich jetzt rausgesucht habe als nächstes, nämlich Napnack aus Leeds in England. Und von denen haben wir auch ein Stück Aim Slow. Dann sage ich euch auch, wann sie da spielen. Aus Leeds in England. Die sind einer meiner Favoriten auf jeden Fall von diesem kommenden Noisefest. Und eine andere Gruppe möchte ich auch nicht vorenthalten, die jetzt auch noch da spielen, nämlich Saturnae. Die haben auch schon mal da gespielt, in Leipzig zumindest, aus Lyon in Frankreich. Auch mit alten Bekannten. Extinction of Extinction, da hören wir zum Abschluss jetzt nochmal kurz rein, denn es ist auch schon 17.59 Uhr. Ich verabschiede mich damit. Christian Street.